Erster, das Gesetz ist nur ein Schatten der guten Dinge, die noch kommen sollten, aber es zeigt nicht die wirkliche Gestalt dieser Dinge. Deshalb können die Opfer, die jedes Jahr wiederholt werden, die Menschen niemals vollkommen machen. Zweiter, wenn diese Opfer die Menschen wirklich gereinigt hätten, dann hätte man damit aufgehört, weil die Gläubigen kein schlechtes Gewissen wegen ihrer Sünden mehr gehabt hätten. Dritter, stattdessen erinnern diese jährlichen Opfer die Menschen immer wieder an ihre Sünden, anstatt sie dauerhaft zu entfernen. Vierter, es ist nämlich unmöglich, dass das Blut von Stieren und Böcken die Sünden der Menschen wirklich wegnimmt. Fünfter, deshalb sagte Christus bei seinem Kommen in die Welt, du wolltest keine Schlachtopfer und Gaben, aber du hast mir einen menschlichen Körper gegeben. 6. Gott hatte keine Freude an Brandopfern oder Sündopfern, die nach den alten Regeln dargebracht wurden. Siebter, da sagte ich, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun, Gott, so wie es in der Schrift über mich geschrieben steht. 8. Zuerst sagte er, dass Gott keine Schlachtopfer, Gaben oder Sündopfer wollte, obwohl das Gesetz diese Opfer eigentlich vorschreibt. Neunter, danach fügte er hinzu, dass er kommt, um Gottes Willen zu tun, wodurch er das erste System abschafft, um das zweite einzuführen. Zehnter, weil Jesus Christus Gottes Willen erfüllt und seinen Körper ein einziges Mal geopfert hat, sind wir nun für immer geheiligt. Elfter, jeder andere Priester verrichtet täglich seinen Dienst und bringt oft dieselben Opfer dar, die jedoch niemals Sünden wegnehmen können. Zwölfter, Christus aber hat nur ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht und sich danach für immer an die rechte Seite Gottes gesetzt. Dreizehnter, dort wartet er nun darauf, dass Gott seine Feinde besiegt und sie ihm vollständig unterwirft. Vierzehnter, mit diesem einen Opfer hat er alle Menschen, die geheiligt werden, für immer zur Vollkommenheit geführt. Fünfzehnter, auch der Heilige Geist bestätigt uns dies, denn er hat bereits früher durch die heiligen Schriften gesprochen. 16. Der Herr sagt, das ist der Bund, den ich in der Zukunft mit ihnen schließen werde, ich werde meine Gesetze in ihr Herz legen und in ihren Verstand schreiben. 17. Er fügt hinzu, dass er sich niemals mehr an ihre Sünden oder an ihr Unrecht erinnern wird. 18. Wenn die Sünden aber vergeben sind, ist kein weiteres Opfer mehr nötig, um die Schuld zu bezahlen. 19. Liebe Brüder und Schwestern, wir haben jetzt die Freiheit, durch das Blut von Jesus direkt in das Heiligtum Gottes zu treten. 20. Er hat uns einen neuen und lebendigen Weg eröffnet, der durch den Vorhang führt, was seinen eigenen Körper bedeutet. 21. Da wir nun einen so großen Priester haben, der über das Haus Gottes regiert, dürfen wir Gott vertrauen. 22. Wir wollen mit aufrichtigem Herzen und festem Glauben zu Gott kommen, da unser Gewissen gereinigt und unser Körper mit reinem Wasser gewaschen ist. 23. Wir müssen unerschütterlich an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen, denn Gott hält seine Versprechen treu. 24. Lasst uns aufeinander achten, damit wir uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen können. 25. Wir sollten unsere Versammlungen nicht verlassen, wie es manche tun, sondern uns gegenseitig ermutigen, besonders weil der Tag des Herrn näher kommt. 26. Wenn wir jedoch absichtlich weiter sündigen, nachdem wir die Wahrheit erkannt haben, gibt es kein anderes Opfer mehr für unsere Sünden. 27. In diesem Fall bleibt nur das schreckliche Warten auf das Gericht und das Feuer, das die Feinde Gottes vernichten wird. 28. Wer das Gesetz von Mose ablehnte, musste ohne Mitleid sterben, wenn zwei oder drei Zeugen gegen ihn aussagten. 29. Denkt doch einmal nach, wie viel schlimmer die Strafe für jemanden sein muss, der den Sohn Gottes verachtet und das Blut des Bundes beleidigt. 30. Wir kennen Gott, der gesagt hat, die Rache gehört mir, ich werde vergelten, und auch, der Herr wird sein Volk richten. 31. Es ist eine furchtbare Vorstellung, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, wenn man gegen ihn rebelliert. 32. Erinnert euch an die Zeit nach eurer Bekehrung, als ihr trotz vieler Leiden und Kämpfe standhaft geblieben seid. 33. Manchmal wurdet ihr öffentlich beschimpft und misshandelt, und manchmal habt ihr denen geholfen, die das Gleiche erleben mussten. 34. Ihr habt mit den Gefangenen gelitten und es sogar mit Freude ertragen, wenn man euch euren Besitz wegnahm, weil ihr einen besseren Reichtum im Himmel habt. 35. Werft deshalb euer Vertrauen nicht weg, denn Gott wird euch dafür einen großen Lohn geben. 36. Ihr braucht jedoch Ausdauer, damit ihr den Willen Gottes erfüllt und das bekommt, was er euch versprochen hat. 37. Es dauert nur noch eine ganz kurze Zeit. dann wird derjenige kommen, der angekündigt ist, und er wird nicht länger warten. 38. Wer gerecht ist, wird durch seinen Glauben leben, aber wenn jemand feige zurückweicht, wird Gott keine Freude an ihm haben. 39. Wir gehören aber nicht zu denen, die mutlos aufgeben und verloren gehen, sondern zu denen, die glauben und gerettet werden.